1. Danek fand ein jüdisches Feststadt, und Jesus begab sich nach Jerusalem. 2. In Jerusalem, nahe dem Schafter, befand sich ein Teich namens Bethsatha, der von fünf Säulenhallen umgeben war. 3. In diesen Hallen lag ein groß Anzahl kranker Menschen, darunter blind, lahme und gelahmt, die auf die Bewegung des Wassers warteten. 4. Den zu bestimmten Zeiten stieg ein Engel in den Teich hinab und bewegt das Wasser, der erste, der nach dieser Bewegung hinstieg, wird von seiner Krankheit geheilt. 5. Dort befand sich jedoch ein Mann, der bereit sieht 38 Jahren an einer Krankheit litt. 6. Als Jesus in dort liegen sond erkannte, das schon so lange krank war, fragte ihn, mochtest du gesund werden? 7. Der Kranke erwidert ihm, Herr, ich habe niemanden, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser sich bewegt, den warend ich mich dorthin bewege, steht stets ein anderer vor mir hinein. 8. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Matt und geh. 9. Sofort wurde der Mann gesund, nahm sein Matt und begann zu gehen. Dieser Tag war jedoch ein Sabbat. 10. Daraufhin sagten die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, daher ist es dir nicht erlaubt, den Matt zu tragen. 11. Entgegnet ihnen, der Mann, der mich geheilt hat, sagt zu mir, nimm dein Matt und geh. 12. Sie fragten ihn, wer ist dieser Mann, der dir befohlen hat, nimm sie und geh. 13. Der geheilt was jedoch nicht, wer es war, die Jesus sich unbemerkt aus der Menschenmensch entfernt hat, die sich an diesem Ort befand. 14. Später fand Jesus in im Tempel und sagt zu ihm, sei, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht schlimmes widerfahrt. 15. Der Mann ging darauf hin wegen teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn geheilt hat. 16. Aus diesem Grund verfolgten die Juden Jesus, weil solche Dinge am Sabbat tat. 17. Jesus erwidert ihnen jedoch, mein Vater wirkt bis jetzt, und ich work ebenfalls. 18. Deshalb suchten die Juden umso mehr, in zu töten, denn brach nicht nur den Sabbat, sondern bezeichnet Gott auch als seinen eigenen Vater, wodurch sich selbst Gott gleichstellte. 19. Jesus antwortet ihnen und erklärt, Wahrlich, wahrlich, ich versichere, der Sohn kann aus sich selbst nichts tun, sei denn, sieht den Vater etwas tun, denn was der Vater tut, das tat auch der Sohn in gleicher Weise. 20. Denn der Vater lehrt den Sohn und offenbart ihm als, was selbst tut, und word ihm noch grossier Work als die Segen, damit auch darüber wundert. 21. Denn why der Vater die Toten auferweckt und ihnen Leben schenkt, so schenkt auch der Sohn Leben, wem will. 22. Der Vater richtet namlich niemanden selbst, sondern hat das gesamte Gericht dem Sohn übertragen, damit all den Sohn ehren, so why sie den Vater ehren. 23. Wer den Sohn nicht ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 24. Wahrlich, wahrlich, ich versichere euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, besitzt ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist bereits vom Tod ins Leben übergegangen. 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt ein Zeit, und sie ist bereits jetzt da, in der die Toten die Stimme des Sohns Gottes hören werden, und diejenigen, die sie hören, werden leben. 26. Denn why der Vater das Leben in sich selbst tragt, so hat auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. 27. Zu dem hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil der Menschensohn ist. 28. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt ein Zeit, in der all die sich in den Graben befinden, sein Stimme hören und herbekommen werden. 29. Diejenigen, die Guts getten haben, werden zur Auferstehung des Lebens gelangen, waren diejenigen, die Böses getten haben, zur Auferstehung des Gerichts bestimmt sind. 30. Ich kann aus mir selbst nichts tun, ich richte so, why ich es hohe, und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen eigenen Willen verfolge, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 31. Wenn ich allein von mir selbst. Zunis ablege, ist mein Zunis nicht glaubwürdig. 32. Es gibt jedoch einen anderen, der von mir Zunis ablegt, und ich weiß, dass diese Zunis, das über mich gibt, wahr ist. 33. Hat Boten zu Johannes gesandt, und hat die Wahrheit besucht. 34. ICH nehme jedoch kein Zunis von einem Menschen an, ICH spreche Deisner, damit geretet wordet. 35. Johannes war das brennend und Luke tendlicht, doch wultet jukner für kurs zeten seinem Schein erfreuen. 36. ICH besitzt jedoch ein Zunis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werk, die der Vater mir aufgetragen hat, im Sie zu wollenden, eben dies Werk, die ICH vollbringt, besugen, das der Vater mich gesandt hat. 37. Und der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat ebenfalls von mir Zunis abgelegt. Hat jedoch weder sein Stimmgehort noch sein Gestalt gesehen. 38. Sein Wort wohnt auch nicht in Juk, weil dem nicht glaubt, den gesandt hat. 39. Erforscht die Schriften, weil glaubt, in ihnen Juges Leben zu finden, und gerät die Schriften legen Zunis von mir ab. 40. Denk wollte nicht zu mir kommen, Leben zu empfangen? 41. ICH such kein Ere von Menschen. 42. Doc ICH he bei Juk erkannt, dass die Lieb Gottes nicht in Juk tragt. 43. ICH bin im Namen meines Vaters gekommen, und nehmt mich nichten. Wenn jedoch ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, wordet ihnen nehmen. 44. Why konnte glauben, wenn Ruhm von in anderer empfangt, aber den Ruhm vom alleinigen Gott nicht sucht? 45. Glaubt nicht, dass ICH Juk beim Vater Anklagen word. Euer Ankläger ist Mose, auf den Ihr Hoffnung gesetzt hat. 46. Denn wenn Mose glauben wordet, dann wordet auch mehr glauben, die über mich geschrieben hat. 47. Wenn jedoch seinen Schriften nicht glaubt, why konnte dann meinen Worten vertrauen?